Siebtens, die Methode des Hinterfragens. Das ganze Leben ist nichts anderes als formgewordene Fragen, die den Keim der Antwort in sich tragen. Und Antworten, die schwanger gehen mit Fragen. Wer irgendetwas anderes drin sieht, ist ein Narr. Gustav Meyrink, Golem. Bevor wir uns dem zweiten Teil dieses Buches nähern, in dem wir versuchen, die Bedeutung der häufigsten Symptome aufzuschlüsseln, möchten wir noch einiges über die Methode des Hinterfragens sagen. Unsere Absicht ist es nicht, ein Deutungsbuch zu liefern, in dem man bei Bedarf sein Symptom nachschlägt, um zu erfahren, was es bedeutet, um dann entweder mit dem Kopf zu nicken oder ihn zu schütteln. Ein solcher Umgang mit diesem Buch wäre wohl das größte Missverständnis, das man ihm entgegenbringen könnte. Vielmehr besteht unser Anliegen darin, eine bestimmte Art des Sehens und des Denkens zu vermitteln, die es dem interessierten Leser ermöglicht, Krankheit bei sich und den Mitmenschen einmal ganz anders als bisher zu sehen. Dafür ist es jedoch notwendig, bestimmte Voraussetzungen und Techniken erst einmal zu erlernen, da die meisten Menschen den Umgang mit Analogien und Symbolen nicht gelernt haben. Dafür sind die konkreten Beispiele im zweiten Teil vorrangig gedacht. Sie sollen im Hörer die Fähigkeit entwickeln, auch so zu denken und zu sehen. Erst die Entwicklung der eigenen Fähigkeit zum Deuten bringt Gewinn, da die vorgefertigte Deutung bestenfalls einen Rahmen liefert, dem individuellen Fall aber niemals ganz gerecht werden kann. Es ist hier wie beim Traumdeuten. Man sollte ein Traumdeutbuch zum Erlernen der Traumdeutung benutzen und nicht, um seine Träume nachzuschlagen. Aus diesem Grunde erhebt der zweite Teil auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obwohl wir uns bemüht haben, möglichst alle körperlichen und organischen Bereiche anzusprechen, um das nötige Ausgangsmaterial bereitzustellen, damit der Leser sein konkretes Symptom bearbeiten kann. Nachdem wir bisher versucht haben, die weltanschaulich-philosophischen Hintergründe zu vermitteln, sollen in diesem letzten Kapitel des theoretischen Teiles die wichtigsten Aspekte und Regeln dargestellt werden, die eine Deutung der Symptome ermöglichen. Es ist das Handwerkszeug, das zusammen mit einiger Übung jedem ernsthaft Bemühten eine sinnvolle Hinterfragung der Symptome möglich machen sollte.